Und wir sandten bereits Musa mit unseren Zeichen zu Pharaon und seiner führenden Schar. Er sagte: Gewiss, ich bin der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner.